ich selbst empfinde es auch als einen Glücksfall, dass wir ziemlich genau seit der Reform des Stiftungsrechts unter der rot-grünen Koalition einen wahren Boom bei den Stiftungsgründungen in Deutschland haben. Es darf auch Anerkennung finden. Das halte ich für problematisch, dass in dem Fall es nicht mehr um eine Förderung der Allgemeinheit geht, sondern zu sehr die Unternehmensinteressen im Vordergrund stehen. Milliardenschwer und steuerbegünstigt. Wer kontrolliert die Stiftungen? Ein Feature von Matthias Holland-Letz. Greifswald, die alte Hansestadt in Vorpommern. Nicht weit von Rügen und Hiddensee. 60.000 Menschen leben hier. Wahrzeichen der Stadt ist der Dom St. Nikolai. Der ehemalige Medizinprofessor Gerd Lorenz, ein alter Greifswalder, erinnert sich noch an den Zustand des Sakralbaus in den 80er Jahren. Der Dom war schon so marode, dass wohl überlegt wurde, ob man ihn überhaupt so als Bau halten kann. Das wäre ja für so eine Stadt wie Greifswald der Untergang gewesen. Das größte Baudenkmal der Stadt abreißen? Hilfe kam aus dem Westen. Das schon vor der Wende die Krupp-Stiftung und der Vorsitzende, Herr Professor Beitz, sich für den Erhalt dieser Kirche eingesetzt haben und verschiedene Projekte mit höheren Summen gefördert haben. Unter anderem wurde eine Heizung eingebaut, sehr modern. Krupp-Stiftung, genauer Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Sitz in Essen. Errichtet vom letzten Inhaber des Krupp-Konzerns. Als Alfried Krupp von Bohlen und Halbach 1967 starb, ging dessen gesamtes Vermögen an die gemeinnützige Krupp-Stiftung. Die Heizung im Greifswalder Dom, finanziert von der Krupp-Stiftung, war nicht nur ein willkommener Wärmespender. Sie war auch ein wichtiger Baustein für die Renovierung von St. Nikolai, die längst noch nicht abgeschlossen ist. Zurzeit geht es auch um den Dachstuhl, der an manchen Stellen marode ist und wohl zum Teil ersetzt werden muss und größere Summen erforderlich sind, wobei die Krupp-Stiftung schon signalisiert hat, dass Gelder unter Umständen bereitstehen. Die Krupp-Stiftung hat Einfluss, vor allem im Ruhrgebiet. Sie betreibt das Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen. Sie finanzierte den Neubau des Essener Folkwang-Museums. Sie fördert Hochschullehrer, Studierende, Schüler und schiebt Projekte gegen Jugendarbeitslosigkeit an. 2011 bewilligte sie 17,8 Millionen Euro für sogenannte Fördervorhaben. Wie kommt es zu dieser, auf den ersten Blick, hohen Summe? Die Stiftung besitzt 25% der Aktien der ThyssenKrupp AG, einem Weltkonzern mit 180.000 Beschäftigten. Schüttet ThyssenKrupp Gewinne aus, profitiert auch die Stiftung. Die Erträge aus der Unternehmensbeteiligung verwendet die Stiftung im Rahmen ihrer Fördertätigkeit ausschließlich für Vorhaben, die dem Gemeinwohl dienen. Das verkündet die Krupp-Stiftung in einer Selbstdarstellung. Die Erträge, meint das alle Erträge? Ich fange an zu rechnen. Im Geschäftsjahr 2010-11 erwirtschaftet der Konzern einen Gewinn von 494 Millionen Euro. Davon schüttet er 232 Millionen Euro an die Aktionäre aus als Dividende. 25% davon, immerhin 58 Millionen Euro, müssten also der Krupp-Stiftung zustehen. Doch 2011 bewilligt sie nur 17,8 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte. Wo bleiben die restlichen 40 Millionen? Ausgaben fürs Stiftungspersonal? Rücklagen für schlechte Zeiten? Bereits im vergangenen Jahr fragte ich die Krupp-Stiftung, wie viel Dividende sie erhalten hat und wohin das Geld geflossen ist. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir auf die für die Öffentlichkeit vorgesehenen Informationsmaterialien verweisen möchten. In diesem Jahr versuchte ich es nochmal. Wir bitten um Verständnis, dass die Stiftung grundsätzlich zu Interpretationen keine Stellung nehmen kann. Wie transparent sind andere unternehmensnahe Stiftungen? Wie viel vom Unternehmensgewinn steht ihnen zur Verfügung? Ich wende mich an die Bertelsmann-Stiftung, ebenfalls als gemeinnützig anerkannt. Gewerkschafter und Linke kritisieren, dass die Stiftung Einfluss nimmt im Bildungswesen, in der Arbeitsmarkt- oder Europapolitik. Die Bertelsmann-Stiftung besitzt 77,6% der Bertelsmann AG. Im Jahr 2011 erwirtschaftete die AG einen Gewinn von 612 Millionen Euro. Doch schüttet der Bertelsmann-Konzern lediglich 25-30% des Gewinns an seine Anteilseigner aus. Das liege in üblicher Höhe nicht börsennotierter Unternehmen, erklärt man mir auf Nachfrage. Der Rest bleibt im Unternehmen, soll das Eigenkapital stärken. Geht es in erster Linie also darum, das Unternehmen Bertelsmann zu finanzieren? Die Bertelsmann-Stiftung erhielt 2011 gerade mal 101 Millionen Euro. Davon flossen 62 Millionen in die Stiftungsarbeit. Mit den übrigen Millionen wurden vor allem Rücklagen der Stiftung aufgestockt. Drittes Beispiel, die Robert-Bosch-Stiftung, ebenfalls gemeinnützig. Sie hält 92% der Robert-Bosch GmbH mit weltweit 300.000 Mitarbeitern. Doch Bosch hält die Stiftung ganz besonders kurz. 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 1,8 Milliarden Euro nach Steuern. Davon bekam die Stiftung lediglich 73 Millionen Euro. Nicht einmal 5% vom Gewinn werden also ausgeschüttet. Der Rest bleibt im Unternehmen. Die offizielle Begründung, die Robert Bosch GmbH sei nicht an der Börse notiert. Sie ist deshalb darauf angewiesen, ihr internes und externes Wachstum selbst zu finanzieren. Dies geht nur dadurch, dass erwirtschaftete Gewinne größtenteils im Unternehmen thesauriert, also wiederangelegt werden. Stiftung. Widmung einer Vermögensmasse für einen vom Stifter bestimmten Zweck. So steht es im Brockhaus. Was das gestiftete Vermögen an Erträgen erwirtschaftet, dient dazu, die Aufgaben der Stiftung zu finanzieren. Welche Aufgaben das sind, ist in der Satzung festgelegt. Auch die Kirche, der Staat und Unternehmen stiften. Auch Prominente stiften gerne. Franz Beckenbauer, Philipp Lahm, Boris Becker, Alfred Biolek, Henry Maske, Günter Grass, Friede Springer, Carsten Maschmeyer, ThyssenKrupp, Bertelsmann, Bosch. Diese Unternehmen stehen nicht alleine. Auch der Gesundheitskonzern Fresenius, zu dem die privaten Helios-Kliniken gehören, ist eng mit einer gemeinnützigen Stiftung verbandelt. Ganz oder teilweise im Besitz einer Stiftung befinden sich auch viele Mittelständler. Der Mischkonzern Porcel in Lübeck, das Maschinenbauunternehmen Körber in Hamburg, die Unternehmensgruppe Freudenberg in Weinheim an der Bergstraße. Unternehmer mögen es offenbar, große Teile ihrer Firma auf eine gemeinnützige Stiftung zu übertragen. Sie sagen, so bleibe das Unternehmen als Ganzes erhalten, die Stiftungskonstruktion schütze vor Zerschlagung und vor Erbstreitigkeiten. Was sie nicht so gerne einräumen, die gemeinnützige Stiftung hilft, dem Fiskus ein Schnippchen zu schlagen. Bei der Regelung der Unternehmensnachfolge Steuern sparen, dazu muss man keineswegs nach Liechtenstein ausweichen. Es funktioniert auch ganz legal mit einer Stiftung Made in Germany. Schreiben die Münchner Rechtsanwälte Johannes Fiala und Uwe Dörnbrack in einem Fachaufsatz. Beispiel Erbfall. Wenn nach dem Tod eines Unternehmers Firmenanteile an eine Stiftung fallen, geht das Finanzamt leer aus. Gemeinnützige Stiftungen zahlen weder Erbschaftssteuer noch Schenkungssteuer. Beispiel Zinseinnahmen und Dividenden. Was die gemeinnützige Stiftung an Erträgen aus dem mitunter milliardenschweren Firmenbesitz kassiert, muss sie nicht versteuern. Weder Gewerbesteuer noch Körperschaftssteuer werden fällig. So lässt sich erreichen, dass die Stiftung die künftigen Unternehmensgewinne steuerfrei erzielt. Schreiben die zwei Münchner Anwälte. Auch die Stifter dürfen Privilegien in Anspruch nehmen. Die Gemeinnützigkeit mit allen Steuervorteilen geht selbst dann nicht verloren, wenn die Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu verwendet, um in angemessener Weise den Stifter und seine nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen und ihr Andenken zu ehren. So steht es in der Abgabenordnung. In welcher Höhe sind Zahlungen an den Stifter und seine Angehörigen angemessen? Das entscheidet das zuständige Finanzamt. 96% aller Stiftungen sind gemeinnützig, meldet der Bundesverband Deutscher Stiftungen. Und wer kontrolliert die zuweilen milliardenschweren Stiftungen? Welche gesetzlichen Vorgaben müssen sie einhalten? Stichwort Transparenz. Das will ich genauer wissen. Welches Recht hat die Öffentlichkeit zu erfahren, wie viel die Stiftung besitzt, wie hoch die Einnahmen sind und wohin die Stiftungsgelder fließen? Birgit Weitemeier hat einen Lehrstuhl für Steuerrecht in Hamburg und ist Expertin für Stiftungsrecht. Also Stiftungen müssen in Deutschland vom Gesetz her gar keine Zahlen veröffentlichen. Sie werden kontrolliert, einmal natürlich durch ihre eigenen Stiftungsorgane, dann durch die Stiftungsaufsicht, die bei den Bundesländern angesiedelt sind, und natürlich, wenn sie gemeinnützig sind, durch das Finanzamt. Aber dort besteht eine Geheimhaltungspflicht. Wir haben da Steuergeheimnis und auch die Stiftungsbehörden dürfen die Zahlen natürlich nicht nach außen geben. Die Allgemeinheit erfährt nur etwas davon, wenn die Stiftung freiwillig ihre Zahlen veröffentlicht. Zwar plant das Land Hamburg nun eine Gesetzesinitiative im Bundesrat, die unter anderem größere Stiftungen zwingen soll, Jahresberichte zu veröffentlichen. Doch ob dieser Vorstoß Erfolg haben wird? Nächstes Stichwort: Ausschüttungen für gemeinnützige Zwecke. Wie viel Prozent ihres Vermögens muss eine Stiftung zugunsten der Allgemeinheit zahlen? Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, die irgendeine Prozentzahl der Mindestausschüttungshöhe für gemeinnützige Zwecke vorschreibt. Also verboten ist nur, gar nichts auszuschütten. Oder nur wenig. Doch was heißt wenig? Auch das zu prüfen, ist Aufgabe des jeweiligen Finanzamtes. Das ist in der Tat sehr schwierig, einfach im Detail, wenn man sich den einzelnen Finanzbeamten vorstellt, der darüber zu entscheiden hat und der sicherlich vielleicht auch Vorgaben aus seiner eigenen Finanzverwaltung bekommt. Das ist ein Problem. Das führt dazu, dass es möglicherweise ein gewisses Vollzugsdefizit gibt. Ein gewisses Vollzugsdefizit? Überforderte Finanzbeamte? Fehlende Kontrolle? Das ist genau der Grund, warum die pragmatischen Amerikaner schon vor 30, 40 Jahren eine starre Regelung eingeführt haben. Also diese sogenannte Payout Rule, dass ein bestimmter Betrag des Stiftungskapitals auszuschütten ist, jedes Jahr 5% nämlich, das findet sich im US-amerikanischen Steuerrecht. Schon die Vorgabe, 2% pro Jahr auszuzahlen, würde in Deutschland Wirkung zeigen. Dann müssten zum Beispiel die Stiftungen von Krupp, Bertelsmann und Bosch ihre Ausschüttungen deutlich erhöhen. Und wie steht es um die Transparenz in den USA? Also die Amerikaner wiederum sehr pragmatisch. Dort müssen Stiftungen ab einer bestimmten Größenordnung ihre Steuererklärung ins Internet stellen. Und jeder Interessierte kann dort nachlesen, wie viel eine Stiftung eingenommen hat und wie viel sie für gemeinnützige Zwecke ausschüttet. Mönchengladbach, ein Bürogebäude in der Innenstadt. Ich bin mit einem Leiharbeiter verabredet, Herrn Butalab, Vorname El Ouari, 42 Jahre alt. Er arbeitet derzeit im Lager eines großen Kaufhauses. Mache ich Lagerhilfe, sowas, Textilien, packen, auspacken, einliefern, ticketieren und so weiter. Ich war morgens, 7 Uhr morgens früh, um 7 Uhr fahre ich an. Herr Butalab hat keinen Beruf gelernt. Er wurde in Marokko geboren, sein Deutsch ist mäßig. Doch er nimmt jetzt an einer Weiterbildung teil. Lernen im Job, Kompetenzerwerb in der Zeitarbeit. Lernen im Job ist ein Projekt der Randstadt-Stiftung. Randstadt-Stiftung. Gegründet 2005 vom deutschen Ableger des niederländischen Zeitarbeitsriesen Randstad. Die deutsche Randstad-Tochter beschäftigt 68.000 Menschen. Die Randstad-Stiftung fördert Hauptschüler, unterstützt Gehörlose und gibt Geld für die Wissenschaft. Hauptthema der Stiftung: der Wandel von Arbeit. Das traditionelle Normalarbeitsverhältnis wird zunehmend durch flexible Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse ergänzt, schreibt die Stiftung in ihrer Selbstdarstellung. Und die Randstad-Stiftung möchte dazu beitragen, dass die Menschen in Deutschland Veränderungen in der Welt der Arbeit als Chance erleben. Zu den Partnern der Stiftung gehört die private SRH-Fachhochschule in Heidelberg. Dort finanziert die Randstadt-Stiftung eine Stiftungsprofessur für Arbeitsmarktökonomie, Personalberatung und Vermittlung und Personaldienstleistungen. Die Randstadt-Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt. Profitiert die Allgemeinheit von deren Wirken? Lernen im Job verfolgt das Ziel, die Beschäftigungschancen von Zeitarbeitnehmern zu erhöhen. Heißt es auf der Homepage der Randstadt-Stiftung. Gabriele Böken, Leiterin der Leiharbeitsfirma HKP in Mönchengladbach, findet das ein gutes Ziel. Sie ist die Chefin von Herrn Butalab. Sie hat den Marokkaner überredet, bei Lernen im Job mitzumachen. Weil es uns wichtig ist, gerade im Bereich gering qualifizierter Helfer, Produktionsbereich, dass die Leute schon weiterqualifiziert werden. Weil wir sehen, dass natürlich gerade dieser Arbeitsmarkt ein sehr schwieriger ist. Herr Butalab erhofft sich einiges von der Qualifizierung. Hat er die Abschlussprüfung geschafft, bekommt er möglicherweise bessere Jobs und höheren Lohn. Ja, das ist wichtig. Also mal jemand mehr verdient, das ist wichtig. Ich habe Familie, ich habe also vier Leute zu Hause, zwei Kinder. Ja. Und die Kinder sind alt, eine 12 Jahre alt und ein 10 Jahre alt. Vielleicht wird er sogar von einer Firma fest übernommen. Doch auch das Zeitarbeitsunternehmen hat Vorteile. Natürlich ist es so, wenn die im Job sich weiterbilden, dann hat man natürlich die Möglichkeit, sie auch langfristiger zu platzieren. Das ist schon richtig. Denn je mehr der Leiharbeiter kann, desto vielfältiger lässt er sich einsetzen. Und wenn er mehr verdient, erhöht sich auch der Umsatz, den die Leiharbeitsfirma erzielt. Die Randstadt-Stiftung bietet allen Zeitarbeitsfirmen, also auch der Konkurrenz, an, bei Lernen im Job mitzumachen. Per Lizenzvertrag, ohne Kosten. Die Schwelle für andere, das Konzept zu nutzen, soll möglichst niedrig sein, erklärt die Stiftung. Doch ich finde bald heraus, dass die Branche sich eher scheut, an einem Projekt teilzunehmen, das mit dem Namen des Marktführers und Konkurrenten Randstadt verbunden ist. Herr Butalab, angestellt bei der Firma HKP, ist die ganz große Ausnahme. Es sind vor allem die Beschäftigten von Randstad Deutschland, die das Projekt nutzen. 2011 nahmen an dem Programm rund 800 Zeitarbeitnehmer teil. Berichtet die Randstad-Stiftung in einer Kurzdarstellung. Von diesen rund 800 waren ca. 790 bei Randstad Deutschland beschäftigt. Das erklärt die Pressestelle der Stiftung auf Nachfrage. Im Interview allerdings möchte die Stiftungssprecherin Leila Nissen diese Zahl nicht wiederholen. Es ist schon ein großer Teil, der von Randstad auch an diesem Programm teilnimmt. Also es ist auf jeden Fall die Mehrheit. Darf eine gemeinnützige Stiftung ein Projekt machen, von dem überwiegend der Stifter, ein privates Unternehmen, profitiert? Ziel der Randstad-Stiftung ist es ganz klar, das Konzept auch in die Breite zu tragen. Und insofern sehe ich da auch keine Schwierigkeiten bezüglich unserer Gemeinnützigkeit, denn das Projekt kommt allen zugute, ja, allen Menschen in Deutschland, die das nutzen und gestalten. So wie Sie mir den Fall geschildert haben, handelt es sich doch um ein Projekt, das zu über 90% dann den aktuellen Beschäftigten des Randstad-Unternehmens zugute kommt. Und das halte ich für problematisch, dass in dem Fall es nicht mehr um eine Förderung der Allgemeinheit geht, sondern zu sehr die Unternehmensinteressen im Vordergrund stehen. Stiftungsrechtsexpertin Birgit Weitemeier. Das Gemeinnützigkeitsrecht ist schon streng und sagt, sämtliche Tätigkeiten müssen gemeinnützig sein. Also wenn das auch nur einen kleinen Prozentsatz ausmacht, dann kann das dazu führen, dass die Gemeinnützigkeit auf dem Prüfstand steht. Und wer entscheidet, ob die Gemeinnützigkeit der Randstad-Stiftung zu Unrecht besteht? Das Finanzamt. Bislang gab es dort, soweit bekannt, keine Beanstandungen. Was und wie die Finanzbeamten geprüft haben, erfahren wir allerdings nicht. Steuergeheimnis. Der Begriff Stiftung ist nicht geschützt. Auch eine GmbH oder ein Verein darf sich Stiftung nennen. Die meisten parteinahen Stiftungen etwa sind als eingetragener Verein organisiert. Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie erhalten den Großteil ihrer Einnahmen aus dem Bundeshaushalt. Und die großen kirchlichen Stiftungen? Die betreiben oft eigene Anstalten, Altenheime, Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen. Anstaltsträgerstiftung heißt der Fachbegriff. Bodelschwingsche Stiftungen in Bielefeld-Bethel, Stiftung Liebenau am Bodensee, Stiftung Friedehorst in Bremen. Sie finanzieren ihre Arbeit vor allem mit dem, was Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. Auch der Staat tritt als Stifter auf, zum Beispiel bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Sie vergibt Stipendien für Studierende oder bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie verwaltet Museen und Schlösser. Beide erhalten beträchtliche Steuermittel. Nach 1999 setzte in Deutschland ein Stiftungsboom ein. Private, als gemeinnützig anerkannte Stiftungen schossen wie Pilze aus dem Boden. 1999 gab es bundesweit rund 8.500 Stiftungen. Im Jahr 2011 waren es bereits 18.946 Stiftungen. Eine Entwicklung, die erst der Gesetzgeber möglich machte. Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen vom 14.07.2000. Verabschiedet von Rot-Grün unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vom 10.10.2007. Durchgesetzt von der Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Gesetz von 2007 erlaubt, noch höhere Zahlungen zugunsten von Stiftungen steuermindernd geltend zu machen. Nehmen wir einen Wohlhabenden, der den Spitzensteuersatz von 45% plus Solidaritätszuschlag zahlt. Gründet er mit 1 Million Euro eine Stiftung, so bekommt er vom Finanzamt fast die Hälfte zurück. Peer Steinbrück, SPD, war damals Bundesfinanzminister. Ich selbst empfinde es auch als einen Glücksfall, dass wir ziemlich genau seit der Reform des Stiftungsrechts unter der rot-grünen Koalition einen wahren Boom bei den Stiftungsgründungen in Deutschland haben. Es darf auch Anerkennung finden. Und noch eine Entwicklung förderte den Stiftungsboom. Die Zahl der reichen Deutschen wurde größer. Das Geldvermögen der privaten Haushalte ist im Jahr 2011 gestiegen und lag am Jahresende bei 4.715 Milliarden Euro. Berichtet die Bundesbank. Zum Vergleich, 1999 betrug das private Geldvermögen in Deutschland umgerechnet 3.445 Milliarden Euro, ein Anstieg um fast 40% in 12 Jahren. Nie zuvor hatten die Deutschen mehr Vermögen, verkündete die Postbank im Mai 2011. Doch längst nicht alle profitieren von der Geldvermehrung. Klaus Schäfer ist Volkswirt beim gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in Düsseldorf. Die obersten 10% der privaten Haushalte vereinigen jetzt mehr als ein Drittel des gesamten Privatvermögens auf sich. Die unteren 50% haben fast nichts. Insofern ist das eine problematische Entwicklung. Ein Grund dafür, sagt Schäfer, seien die Steuergesetze der vergangenen Jahre. Die rot-grüne Steuerreform, die sich ja über mehrere Jahre hingezogen hat in verschiedenen Stufen, hat ab 2005 dem Durchschnittssteuerzahler eine jährliche Entlastung von 1.300 Euro gebracht, dem Einkommensmillionär aber eine jährliche und kontinuierliche Entlastung von 106.000 Euro im Jahr. Bewegungsspiele im Kinderreich, einer Kindertagesstätte in der Kleinstadt Zutzenhausen, südlich von Heidelberg. Welche Mannschaft ist schneller? Immer 3 Kinder laufen gemeinsam, halten sich an einem Gummiband fest. Da heißt es für Tim, Laura und Emily, aufeinander Acht geben. Eine gute Übung für die Kleinen, sagt Ulrike Kraus, die Leiterin der Einrichtung. Die Kinder lernen soziale Kompetenzen, das heißt sich an Regeln halten, eine Ordnung einhalten. Und dann natürlich für den Körper, Muskulatur wird gefördert, Gleichgewichtssinn und so weiter. Also Sport ist eigentlich ganzheitlich. Die Kita, Betrieben von der Gemeinde Zutzenhausen, besitzt eine eigene Turnhalle mit Kletterwand, außerdem eine Bibliothek, ein Atelier, einen Werkraum. Jeder Gruppenraum hat eine zweite Ebene, erreichbar über eine hölzerne Treppe. Und im großzügigen Waschraum wurden extra Becken eingebaut, damit sich mit viel Wasser und Schaum prima experimentieren lässt. Ein Paradies für Kinder. Das ist unbeschreiblich, man kann es einfach nicht beschreiben. Von den Farben her, von der Helligkeit, von der Freundlichkeit, von der Großzügigkeit. Man kann es beschreiben, aber in Wirklichkeit ist eigentlich noch ein Sahnehäubchen drauf. Gebäude und Ausstattung der Kita kosteten 3,6 Millionen Euro. Bezahlt hat sie die gemeinnützige Stiftung von Dietmar Hopp. Dietmar Hopp ist Mitgründer des Softwarekonzerns SAP, mehrfacher Milliardär und Mäzen des Bundesliga-Clubs TSG Hoffenheim. Dietmar Hopp Stiftung gemeinnützig. Gegründet 1995. Stiftungsvermögen 3,4 Milliarden Euro. Fördert Projekte in den Bereichen Sport, Bildung, Medizin und Soziales. Dieter Steinbrenner, der Bürgermeister von Zutzenhausen, freut sich über die Ausnahme-Kita in seiner Gemeinde. Rund 100 Mädchen und Jungen besuchen die Einrichtung. Der Kindergarten könnte doppelt so groß sein. Wir haben auch viele Anfragen von Eltern, die außerhalb unserer Gemeinde wohnen. Aber der Kindergarten soll natürlich für die Kinder hier in Zutzenhausen da sein. Erweiterungen sind derzeit nicht geplant. Dietmar Hopp kommt aus der Region. Hier hat die SAP ihren Sitz. Hier ist die TSG Hoffenheim zu Hause, bei der Hopp in jungen Jahren Fußball spielte. Und hier genießt Dietmar Hopp großes Ansehen, erzählt der Bürgermeister von Zutzenhausen. Weil Herr Hopp trotz seines riesigen Erfolges ganz natürlich und bescheiden geblieben ist. Und das ist unter anderem auch eine Eigenschaft, die gut ankommt. Ja, man kann sagen, der Herr Hopp wird von vielen Menschen in der Tat geliebt. Mich interessiert, warum fließt das Geld der schwerreichen Stiftung nahezu ausschließlich in den Großraum Mannheim-Heidelberg, in eine Region, die ohnehin zu den Wohlhabenderen gehört. In den Förderrichtlinien der Hopp-Stiftung steht ausdrücklich: Eine Antragstellung in folgenden Fällen ist zwecklos. Projekte außerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar. Ich mache mich auf den Weg nach St. Leon Roth, 20 Kilometer südlich von Heidelberg. Hier wohnt Dietmar Hopp. Hier unterhält die SAP ein großes Servicecenter. Hier befindet sich auch der Golfclub St. Leon Roth, gegründet und geleitet von Dietmar Hopp. Eine der schönsten Golfanlagen Deutschlands. Franz Beckenbauer spielte hier. Der US-Golfprofi Tiger Woods brachte es dreimal zum Platz-Champion. 2011 zahlte die gemeinnützige Dietmar Hopp Stiftung 2,9 Millionen Euro, um in St. Leon Roth eine moderne Halle für Indoor-Golf zu bauen. Wo trainiert ein Golfspieler, wenn es regnet und die Herbststürme wehen? Der Golfclub St. Leon Roth ist Projektpartner der Dietmar Hopp Stiftung. Auf dem weitläufigen Parkplatz des Clubs stehen Autos der teuren Sorte. Mercedes, Porsche, BMW, ein schwarzer Jeep. In vier Reihen warten Golfwägelchen in den Clubfarben dunkelgrün und beige auf ihren Einsatz. Im Clubrestaurant bin ich mit Dietmar Hopp verabredet. Er kommt pünktlich, freundliches Gesicht, graue Haare, Polohemd. Warum seine Stiftung nur in der Heimatregion tätig ist, will ich wissen. Wir haben eine Geschäftsstelle mit vier Mitarbeitern, die die Projekte kontrollieren sollen, die die Projekte prüfen sollen, bevor wir Zusagen machen. Und das können wir nur im überschaubaren Raum machen. Dann kommt hinzu, dadurch, dass ich schon immer hier wohne, viele Menschen kenne, so auch die Professoren der Universität Heidelberg. Und dann fällt es wirklich leichter, Projekte zu beurteilen. Man kann andere noch hinzuziehen. Wenn ich jetzt etwas fördern würde in Hamburg, wenn es was Besonderes ist, würde ich das durchaus auch tun. Aber es wäre viel schwerer, ein solches Projekt zu beurteilen gegenüber Heidelberg. Dietmar Hopp nennt noch ein Argument. Die Not in der Rhein-Neckar-Region, auch wenn man weiß, das ist eine durchaus reiche Region, die ist so groß, dass es sich lohnt, ausschließlich oder fast ausschließlich hier zu fördern. Ich hake nach. Die Arbeitslosenquote in Thüringen oder Sachsen ist mehr als doppelt so hoch wie in Baden-Württemberg oder Hessen. Auch die Kaufkraft der Ostdeutschen ist dramatisch niedriger, die Armut größer. Müsste sich eine gemeinnützige Stiftung nicht gerade dort engagieren? Dietmar Hopp winkt ab. Na, schauen Sie mal, was seit 1990 doch passiert ist. Es wurde unglaublich viel investiert in den neuen Bundesländern. Ich habe dort schon Flughäfen gesehen, hochmodern, nur leer. Warum sie leer sind, liegt sicher auch an der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch an Fehlplanungen. Wenn der Staat es nicht schafft, die reichlichen Mittel, die zur Verfügung standen und stehen, sinnvoll einzusetzen, dann kann zur Stiftung erst recht nicht. Auch bei der Verteilung von Stiftungen gilt, Westdeutschland steht gut da, Ostdeutschland hat das Nachsehen. Baden-Württemberg, 26 Stiftungen pro 100.000 Einwohner. Rheinland-Pfalz, 22 Stiftungen. Niedersachsen, 25. Thüringen, 11. Sachsen, 10. Brandenburg, 7 Stiftungen pro 100.000 Einwohner. Stiftungen findet man dort, wo die Vermögenden leben. Im Raum Heidelberg, in Frankfurt am Main, Hamburg und München, in Bonn oder Stuttgart. Potsdam, Jena und Dresden landen in den Top 50 der Stiftungszentren, abgeschlagen auf den Plätzen 35, 39 und 50. Und die meisten Stiftungen agieren überwiegend in ihrer Heimatregion. Die Porzell-Stiftung in Lübeck fördert Projekte in Lübeck. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt am Main zielt darauf, Frankfurt im Wettbewerb mit anderen Städten zu stärken. Vergrößern Stiftungen die Kluft zwischen West- und Ostdeutschland? Nein, entgegnet mir Professor Hans Fleisch, Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Nehmen wir die Freudenberg-Stiftung als Beispiel, die im Westen ihren Sitz hat, die aber mehr im Osten als im Westen fördert, weil sie sich insbesondere um Demokratieentwicklung, um Bekämpfung des Rechtsextremismus verdient macht. Doch auch Stiftungslobbyist Hans Fleisch muss einräumen. Stiftungen fehlen im Osten. Das wird wohl auch noch eine Zeit lang so bleiben. Und das kann auch durch die großen Stiftungen des Westens mit ihrem Ostengagement nicht komplett ausgeglichen werden. Und die Krupp-Stiftung mit ihren Projekten in Greifswald? Dort lasse ich mir zeigen, was die Krupp-Stiftung neben der Domsanierung noch alles fördert. Gerd Lorenz, der Greifswalder Medizinprofessor im Ruhestand, zeigt mir eines der größten Projekte der Stiftung in der Hanse- und Universitätsstadt. Das ist die Klinik für Hämatologie und Onkologie, Klinik C der Inneren Medizin. Und die ist über die Krupp-Stiftung finanziert worden, die Anschubfinanzierung. Mindestens 10 Millionen Euro machte die Krupp-Stiftung locker, erzählt mir der Professor. Da wurde auch an der Inneneinrichtung und Geräten nicht gespart. Und das war für uns ganz entscheidend. Entscheidend, weil nach der Wende die Karten für das Hochschulwesen von Mecklenburg-Vorpommern neu gemischt wurden. Die medizinische Fakultät hätte es unter Umständen wohl gar nicht mehr gegeben, weil es denn nur eine in Rostock gegeben hätte, sodass die Universität ohne Medizin hätte bestehen müssen. Und eine Universität ohne Medizin ist auch wahrscheinlich nicht überlebensfähig. Wenn man vom Marktplatz Richtung Dom geht, stößt man auf ein weiteres Großprojekt der Essener Stiftung. Das Alfred Krupp Wissenschaftskolleg. Ein schmucker Flachbau, viel Glas, verbunden mit einem restaurierten Baudenkmal der alten Apotheke. Als Bauherrin wandte die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung rund 16 Millionen Euro für die Errichtung der neuen Kolleggebäude und die Sanierung der alten Apotheke auf. Das Wissenschaftskolleg ermöglicht Akademikern aus dem In- und Ausland in Greifswald zu forschen. Es veranstaltet Tagungen und Symposien, organisiert Vorträge, offen für alle Bürger. Das Kolleg arbeitet eng mit der Universität zusammen. natürlich für die Universität ein großer Gewinn, dass hier doch ein Wissenschaftsbetrieb, der so von der Universität und vom Staat nicht zu finanzieren wäre, dadurch geschaffen wurde. Die Krupp-Stiftung sponsert in Greifswald zudem Musikveranstaltungen, Bildungsprojekte und das Pommersche Landesmuseum. Seit ihrer Gründung investierte die Krupp-Stiftung 84 Millionen Euro in den östlichen Bundesländern, einschließlich Berlin. Fast zwei Drittel dieser Summe flossen nach Mecklenburg-Vorpommern, vor allem nach Greifswald. Die kommt durch den Vorsitzenden zustande, durch Herrn Professor Beitz, der hier in der Nähe geboren ist, ein Pommer ist, seine Jugendzeit in Greifswald verbracht hat, auch mit seiner Frau hier bei den Eltern gewohnt hat, während des Krieges auch Kinder zur Welt gekommen sind in Greifswald und der sich sehr für seine Heimatstadt engagiert. Berthold Beitz, der legendäre Generalbevollmächtigte des Krupp-Konzerns. Er steht an der Spitze der Krupp-Stiftung. Er bestimmt, wohin die Gelder der gemeinnützigen Stiftung fließen. Berlin, Mauerstraße, nicht weit vom ehemaligen Checkpoint Charlie. Hier residiert der Bundesverband Deutscher Stiftungen. Er vertritt fast 3.700 Mitglieder. Der größte und älteste Stiftungsverband in Europa. Im Beirat findet sich auch eine Uraltgründung, die Fuggerschen Stiftungen, die auf das 16. Jahrhundert zurückgehen. Im Beirat vertreten sind außerdem unter anderem die Caritas, der Sparkassen- und Giroverband, die Bosch-Stiftung, die Krupp und die Bertelsmann-Stiftung. Im politischen Berlin ist der Bundesverband Deutscher Stiftungen bestens vernetzt. Dabei hilft der parlamentarische Beirat des Bundesverbandes. Ziel der Partnerschaft sei, eine reichere und lebendigere Stiftungslandschaft in Deutschland zu kultivieren. Zum parlamentarischen Beirat gehören derzeit 56 Bundestagsabgeordnete. Darunter die frühere Wissenschaftsministerin Edelgard Bullmann, SPD, Renate Künast von den Grünen, Hermann Otto Solms, FDP und Gerda Hasselfeld, CDU-CSU. Abgeordnete der Linken sucht man vergebens. Warum? Dass diese Partei, wo viele Mitglieder aus der SED kommen, nun eine profiliert stiftungsfreundliche Partei ist, kann man bisher noch nicht sagen. Als das Stiftungswesen ab den 1990er Jahren ausgebaut wurde, gehörte die Bertelsmann Stiftung zu den treibenden Kräften. Sie organisierte Fachtagungen, finanzierte Stiftungsforschung, publizierte Handbücher für Stiftungsgründer. Die Stiftungsleute aus Gütersloh berieten auch den Gesetzgeber. Der Bereich Stiftungswesen der Bertelsmann Stiftung will den Stiftungsgedanken fördern, die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessern und die Effektivität der Stiftungsarbeit verbessern. Fachleute, die in der Gütersloher Großstiftung Erfahrungen sammelten, sind in der Stiftungsszene heiß begehrt. Einige Ex-Bertelsmänner sind heute in anderen Stiftungen und im Stiftungsumfeld aktiv. Andreas Schlüter, Generalsekretär des unternehmensnahen Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Christoph Eichert, Vorstand der Herbert-Quandt-Stiftung. Quandt war Großaktionär bei BMW. Ingrid Hamm, Geschäftsführerin der Bosch-Stiftung. Roland Kellbrand, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main. Carsten Zimmer, Stiftungsberater in Mannheim. Und das sind längst nicht alle. In Berlin verabrede ich mich mit Professor Helmut Anheier. Der Soziologe arbeitet für Einrichtungen, die von Stiftungen finanziert werden. Trotzdem sieht er die Szene kritisch. Er sagt, Stiftungen sind angreifbar, vor allem wenn ihre Projekte politische Wirkung erzielen wollen. Politik ist ja immer konfliktgeladen und es freut ja nicht jeden, wenn eine Stiftung in einem Gebiet aktiv wird und dann stellt sich direkt die Frage nach der Legitimität. Denn Stiftungen, so Professor Anheier, sind nicht demokratisch. Der Stifter bestimmt, wohin das Geld fließt. Anheier fordert deshalb, dass Stiftungen gegenüber der Öffentlichkeit Rechenschaft ablegen und 5 Fragen beantworten. Sind wir transparent, etwa wenn es ums Geld geht? Wie kommen Entscheidungen zustande? Wie wird Kontrolle ausgeübt? Sind wir haftbar? sind wir verantwortungsbewusst gegenüber den Erwartungen Dritter. Doch wie viele, vor allem der großen, einflussreichen Stiftungen, erfüllen diese Anforderungen? Es sind auf jeden Fall zu wenige. Ich weiß nicht, ob es eine, zwei oder drei sind, aber es sind nicht viele. Und diese Art der Transparenz, der Verantwortung, die in den fünf Fragen angesprochen werden, diese wirklich ernsthaft aufzunehmen, wird ganz wichtig sein, wenn sich Stiftungen im vorpolitischen Feld besser positionieren wollen. Bereits 2004 schrieb Helmut Anheier Thesen auf, die sich gegen das geltende Stiftungsmodell richten. Anheier wollte damit provozieren, eine Diskussion entfachen. Stiftungen sind kulturelle Überbleibsel der frühindustriellen Zeit und Ausdruck eines veralteten Gesellschaftssystems. Stiftungen mischen sich störend in den politischen Prozess ein. Sie vertreten spezielle Interessen und selten das Allgemeinwohl. Stiftungen sind ein Tätigkeitsfeld für eine Gruppe selbsternannter Wohltäter. Da sie letztlich der Elite und der oberen Mittelklasse entspringen, verstärken sie die Ungleichheit im Zugang zur politischen Meinungsfindung. Stiftungen sind eine ineffiziente Art, Vermögen für das Gemeinwohl zu akquirieren. Anstatt einen zusätzlichen gesellschaftlichen Nutzen zu schaffen, gehen sie aufgrund der Steuereinbußen zulasten der öffentlichen Hand. Stiftungsgründungen sollten deshalb nicht länger gefördert und bestehende Stiftungen stufenweise abgebaut werden. Doch Anheiers Vorstoß von 2004 verpuffte. Sein Fazit: Über die letzten 8 Jahre hinweg hat sich eine wirkliche Debatte zur Rolle der Deutschen Stiftung noch nicht eingestellt. Milliardenschwer und steuerbegünstigt. Wer kontrolliert die Stiftungen? Ein Feature von Matthias Holland-Letz. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2012. Es sprachen Stefan Schad, Oliver Krietsch-Mazura und Fiona Metscher. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Petra Pellott. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Karin Beindorf.